NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, jetzt geht's aber los hier bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Themennacht, eine feste Themennacht. Und das Thema heißt, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon lange einen großen Wunsch hatten und irgendwie gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass dieser Wunsch sich nochmal erfüllt. Aber jetzt hat er sich erfüllt und erzählt mir davon. Vielleicht ist es ein großer Geldsegen, vielleicht sind es Kinder, vielleicht ist es ein wahnsinniges Liebesglück, an das ihr gar nicht mehr zu hoffen gewagt hattet. Vielleicht ist es auch ein großer beruflicher Erfolg, was auch immer. Mein größter Wunsch ist wahr geworden, das ist unser Thema heute Nacht, und wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, nur zu, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Tom. Tom ist 44. Hallo Tom. Hallo Domian, schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, jetzt bin ich ganz gespannt auf deinen Wunsch, der wahr geworden ist. Ja, genau. Und zwar, mein größter Wunsch war schon immer mal mit meiner Frau in einen Swingerclub zu gehen. Und das hat sich letztes Jahr dann auch verwirklicht. Aha, wie lange verheiratet? 14 Jahre. 14 Jahre. Und dein Wunsch war immer mal in einen Swingerclub zu gehen. Warum? Das hat mich halt immer gereizt. Wir haben, also das fing damit an, dass meine Frau und ich uns mal so Filme aus der Videothek ausgeliehen haben. Ja. Und da war auch mal halt so ein Swingerclub-Reportagenfilm dabei. Und deswegen, ja, dann haben wir mal darüber geredet und haben gedacht, ach, das wäre vielleicht mal ganz prickelnd, das auszuprobieren oder einfach mal reinzuschauen. Mhm. Da hat man mal drüber geredet, dann wieder vergessen, dann das Thema nochmal rausgeholt. Und ja, irgendwann letztes Jahr war es dann soweit. War das eher dein Wunsch oder auch der Wunsch deiner Frau? Also ich sag mal, vielleicht meiner etwas mehr. Meine Frau war auch neugierig. Ja. Ist ja meistens immer so, dass die Männer da irgendwie mehr Lust drauf haben, ne? Aber meistens, ja. Bitte? Ich sag meistens, ja. Ja, genau. Ja. Aber sie hat das halt auch gereizt so ein bisschen irgendwie. Und dann haben wir das letztes Jahr dann mal so ganz spontan wahrgemacht, als Sohnemann, der halt bei Oma und Opa war. Und wie war's? Ja, ganz aufregend. Zuerst fühlt man sich natürlich total verloren da irgendwie, aber man kommt da rein. Das war halt auch ein etwas größerer Club, irgendwie so über zwei Etagen. Man kommt rein, sagt man halt, man ist neu. Wir hatten uns auch vorher angemeldet. Dann wird man halt von dem Betreiber nochmal rumgeführt, also praktisch, wenn es noch nicht ganz so voll ist. Und dann wird einem alles gezeigt, die Räume und sowas alles. Ja, und dann wird man dann praktisch da auf die Menschheit losgelassen. Dann setzt sich an die Bar, trinkt was. Wie geht denn das, wenn man da reingeht? Ich war noch nie in einem Singerclub. Wenn man da reingeht, muss man sich dann gleich nackig machen? Nein, also kann man natürlich, wenn man das möchte. Was immer gerne gesehen wird, ist dann halt so, wenn man sich erotisch kleidet und so. Man geht da praktisch rein und stellt es vor wie in so einen Fitnessclub. Man kommt rein, dann ist da so ein großer Umkleidebereich mit so Schränken, die auch verschließbar sind. Da zieht man sich halt um, packt seine Wertgegenstände, die normalen Alltagsklamotten da rein. Also hier in der Turnhalle? Ja, genau so ungefähr, also der Umkleidebereich zumindest. Denn, ne? Und wie sexy hattet ihr euch angezogen? Ihr an? Die Männer klassisch mit Boxershorts, meine Frau, Bustier, Strapse, Pumps und Stringtanga. Und du nur im Boxer? Ich nur im Boxershorts, genau. Ne? Und zieht man dann noch Adiletten dazu an oder geht man barfuß oder wie macht man das? Also barfuß, also Adiletten, wir waren auch schon mal an einem Club, da lagen auch Adiletten aus, aber meistens wird das barfuß gemacht, weil das mit Adiletten ist halt ein bisschen unerotisch irgendwie, ne? Also finde ich zumindest. Ja. Ne? Genau. Gut, also dann deine Frau im Strapse, du im Boxer, seid dann da reinmarschiert und wie ging es dann weiter? Ja, dann natürlich erstmal so etwas verlegen, weil, wie gesagt, war ja alles Neuland für uns. Mhm. Dann haben wir uns den ersten Drink an der Bar geholt und dann haben wir den Treiben so nach einer halben Stunde, sag ich mal, haben wir gewagt, uns mal so ein bisschen umzugucken, was so in den einzelnen Räumen oder auf den Flächen passiert. Mhm. Ja, dann waren wir natürlich schon so ein bisschen angeheizt irgendwie und nach drei Stunden sind wir dann selber untereinander aktiv geworden in einer etwas ruhigeren Ecke. Was passierte denn in den und auf den einzelnen Flächen, die ihr dann euch angeguckt habt? Da war also Dreier mit zwei Männer, eine Frau, das habe ich da ganz oft gesehen, oder halt auch Partnertausch oder auch auf so einer großen Spielwiese da so 10-12 Pärchen aneinander, also untereinander oder nebeneinander praktisch aktiv gewesen sind. Mhm. Ne? Und das hat uns dann halt selber so ein bisschen, sag ich mal, scharf gemacht. Und dann haben wir uns eine etwas ruhigere Ecke gesucht, weil es war für uns auch noch Neuland, aber es ist dann wirklich auch passiert untereinander bei uns. Waren da auch andere Leute dabei, als ihr beide dann zugange wart? Wir wurden beobachtet. Ja, also wir haben jetzt selber keinen Partnertausch gemacht oder so, aber wir wurden von mehreren Leuten beobachtet. Ist man denn da, wenn man zum ersten Mal sowas macht, nicht in gewisser Weise auch gehemmt? Anfangs ja. Also anfangs habe ich gedacht, oh mein Gott, wo bist du hier gelandet irgendwie? Das war vielleicht doch keine gute Idee. Aber wenn man so jetzt, sagen wir so, 3 Stunden da intensiv vielleicht mal rumgegangen ist und sich da alles andere anguckt hat, dann ist man dermaßen aufgeheizt und irgendwann ist dieser Punkt, wo man dann das umherum sich so ein bisschen vergisst irgendwie. Mhm, und ist dann auch wirklich so passiert irgendwie und dann ja. Ist es wirklich so, auch als wir da sexuell aktiv geworden sind, wir haben um uns herum das praktisch alles gar nicht mehr als störend empfunden und wahrgenommen. Also ja. Man verschmelzt da mit der ganzen Umgebung irgendwie und dann, ja. Wie ist denn das, wenn man das dann einmal gemacht hat? Wir waren seitdem noch 3-mal wieder jetzt. Nee, also, ich meine, ja, okay, das meinte ich jetzt, ja. Jetzt noch nicht. Also, wenn man dann miteinander geschlafen hat, ja. Direkt danach geht man dann nach Hause oder sitzt man da nur an der Bar und plaudert mit also dem einen? Also, normalerweise sitzt man noch an der Bar und plaudert da so ein bisschen irgendwie, aber beim ersten Mal, es war halt so, wir haben uns über uns praktisch so ein bisschen selber erschrocken. Wir sind nach dem ersten Mal praktisch dann gleich unter die Dusche und dann nach Hause erstmal so auf sich wirken lassen. Den Schock überwinden? Ja, weil man auch so, so hemmungslos war in dem Moment. Das kann ich eigentlich nicht dann irgendwie. Also, wir sind dann wirklich gleich relativ schnell nach Hause. Haben uns dann geduscht und beim zweiten Mal haben wir uns einen etwas kleineren Club ausgesucht, weil der erste war halt relativ groß, über 2 Etagen, das war wie so eine Art Großraumdisco. Und jetzt den jetzigen Club, den wir jetzt immer besuchen, der ist halt kleiner und da, sag ich mal, sind maximal 50 Leute. Also das ist dann schon, und das ist ein bisschen familiärer geführt irgendwie. Und das ist für uns, diese großen Clubs sind für uns nicht so was, wir mögen das eher dieses kuscheligere, familiäre. Ja, ist so eine Klischee-Vorstellung. Ich denke mir, wahrscheinlich springen mir jetzt alle Finger ins Gesicht, aber ich sag's trotzdem mal, ich denke mir, dass das so ein bisschen spießig ist, so ein bisschen piefig alles. Wie empfindest du die Atmosphäre? Die Atmosphäre, die ich da finde, also ich finde das sehr prickelnd. Man kommt da praktisch rein in diesen Club und dann, ja, wird man nett begrüßt halt von den Betreibern, man setzt sich an die Bar, da läuft dann ganz leise Hintergrundmusik und alles nett beleuchtet und sehr nett hergerichtet. Anfangs setzt man sich an die Bar, trinkt was, dann ist da meistens noch ein kleines Buffet aufgebaut, wo man noch einen kleinen Happen essen kann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Wenn ich rattenscharf bin, habe ich doch keinen Bock auf ein Stück Lachs oder weiß genau, ich was. Genau, das ging mir genauso. Aber ich habe halt viele Leute gesehen, die gegessen haben. Ich kriege dann in dem Moment aber auch nichts runter, muss ich dazu auch sagen. Also das der Drink an der Bar ist für mich okay, aber essen konnte ich da bisher noch nie was. Ja, ja, genau. Genau. Ja, und dann setzt man sich halt dann an die Bar, erzählt so ein bisschen was, kommt so ein bisschen näher mit den Leuten und dann ja erzählt man was und dann ist es praktisch so, dass irgendein Pärchen oder halt irgendwelche Leute machen den Anfang und dann ja geht man halt ein bisschen hinterher und guckt dann halt mal und dann dauert es auch nicht lange, bis man dann selber aktiv wird. Habt ihr denn inzwischen bei den anderen Besuchen mit mehreren was gemacht? Nee, also es waren mehrere Leute in den Raum, aber wir haben noch keinen Partnertausch vollzogen. Also wir sind ja auch noch relativ... Wir sind da keine Hardcore-Gänger, also das war jetzt erst der vierte Besuch. Andere Leute gehen wirklich 3-mal im Monat oder so. Also so extrem sind wir nicht, aber du hast beschlossen, dass es kommt irgendwann. Ne? Genau, also ihr habt Blut geleckt, das wird schon öfters jetzt demnächst vorkommen. Ja, das denke ich mal auch. Du hast gerade am Anfang gesagt, und das habe ich auch schon einige Male hier gehört, dass es in diesen Clubs so verschiedene Themenräume gibt. Ja, ja. Vielleicht beschreibst du das noch ein bisschen genauer, was genau diese Themenräume beinhalten. Ja, da gibt es zum Beispiel mal diese Ampelzimmer. Das heißt, da ist praktisch wie so eine, sind 3 Lichter angebaut vorne am Eingang, rot, gelb, grün, die man von drinnen schalten kann. Das heißt, grün heißt, ist frei, kann jeder reinkommen. Mhm. Gelb heißt, nur schauen. Mhm. Ne? Und rot heißt, ist tabu, ist dann nur für diejenigen, die drin sind. Wobei das dann aber auch, man kann da Leute mit reinnehmen, wenn man möchte halt. Ne? Und Ach so, ich dachte, es gäbe irgendwie so Themenbereiche, also in einem Bereich SM, in einem anderen B, in einem dritten, weiß ich was. Gibt es auch. Da gibt es das SM-Zimmer, da steht dann halt praktisch so ein Andreaskreuz und so ein Bock. Dann gibt es so eine Art Kuschelzimmer, da ist dann halt alles so in so einem Blautönen gehalten, mit so ganz weichen, so eine Art Matratzen und sowas alles. Dann. Mhm. Und dann gibt es dann auch noch so ein Darkroom, wo man dann praktisch gerade mal noch die Hand vor Augen sehen kann. Ja, das ist dann für viele Leute auch ein Reiz, in völliger, fast völliger Dunkelheit irgendetwas Sexuelles zu machen. Ja, richtig, genau. Es gibt auch so speziell Darkroom-Partys irgendwie, wo dann der ganze Club praktisch dunkel ist irgendwie. Das habe ich aber selber auch noch nicht oder wir auch noch nicht selber mitgemacht. In welchem Alter, so Durchschnittsalter, sind die Leute, die du bisher angetroffen hast? Also ich sag mal von 18 bis, schätze ich mal, 65 Jahre ungefähr. Mhm. Wobei der Schnitt so, die meisten Leute sind so um die 40 irgendwie, also so in unserem Alter irgendwie. Ja, und was zahlt man an Eintritt? Das ist je verschieden. Also bei den größeren Clubs, da haben wir damals, oder bei den größeren Clubs haben wir 50 Euro bezahlt. Mhm. Und bei den jetzigen, wo wir sind, bezahlen wir, glaube ich, 35 Euro ist das. Dafür kann man sich aber lecker satt essen. Ja, und Getränke sind frei. Ach, die Getränke sind frei. Die Getränke sind frei, ja. Den ganzen Abend, solange man da ist. Solange man da ist. Natürlich soll man sich dann nicht sinnlos besaufen, das würden die Betreiber auch nicht machen. Aber es ist da halt eine große, breite Auswahl an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken vorhanden. Und Tom, was hat das jetzt mit eurer Sexualität gemacht? Die Sexualität zwischen dir und deiner Frau, nachdem ihr jetzt diese Erfahrung gemacht habt? Also das hat uns nochmal wieder so frischen Wind eingegeben. Die Sexualität war nicht schlecht zwischen uns. Mhm. Man hat natürlich mal eine Phase irgendwie, da wird's da ist so alles neue, experimentierfreudig vorbei. Aber jetzt durch diesen Besuch ist das irgendwie alles wieder ein bisschen frischer geworden. Mhm. Also unserer Meinung nach, ne? Also auf jeden Fall eine gute Erfahrung für euch. Auf jeden Fall, ja. Der größte Wunsch ist wahr geworden und ihr bleibt bei dieser Sache demnächst. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Tom, danke für den Anruf und schöne Grüße an deine Liebste. Ja, werde ich ausrichten. Alles Gute. Und nochmal Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Also mach weiter so. Ne? Sehr nett. Tschüss, ciao. Okay, ciao. So, mein Lieben, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir gerne von eurem größten Wunsch erzählen möchtet, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass jemand sehr krank war und er schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, dass er gesund wird und die Person ist jetzt vielleicht doch gesund und eben ganz glücklich und sagt, mein größter Wunsch ist wahrgenommen. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten zu sagen, das ist mein größter Wunsch und der ist nur wahr geworden. 0800 220 50 50 und hier ist jetzt die Petra und Petra ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Petra. Ja, hallo. Jetzt bin ich gespannt, was du uns erzählen wirst. Ja, ich habe 7 Jahre versucht, immer ein Baby zu kriegen. Ja. Hat aber gesundheitlich nicht geklappt, also trotz Hormone und. Es war eigentlich jeden Monat immer eine Enttäuschung, dumme Sprüche von vielen. Dann haben wir einen Adoptionsantrag trotzdem laufen lassen. Dann bin ich nach 7 Jahren schwanger geworden, habe im Sommer durch eine Arztsache mein Baby verloren. Wie alt warst du da? Mein Sohn wird jetzt 28, bin 26, ja 28. Aber du hast das Baby verloren. Im Sommer. Und da ist eine Welt zusammengebrochen. Da bin ich schwer krank geworden, habe gedacht, jetzt klappt gar nichts mehr. Und dann rief mich im Oktober die Dame vom Jugendamt an und sagte, sie können November oder Anfang Dezember Mama werden. Da habe ich erst gedacht, mich vernetzt einer. Aber es war so, ich bin am 14. Dezember Mutter eines Sohnes geworden. Von dem du gerade gesprochen hast, der ist 28 Jahre alt ist. Ja. Und den habt ihr adoptiert? Den haben wir adoptiert. Ja. Es war noch mal grausam, weil die wussten meine Geschichte, dass das Baby gestorben ist. Mhm. Und dann wollten sie 8 Wochen, haben die Eltern ja noch, dass sie das Kind wieder zurücknehmen können. Mhm. Dann wollte man das erst in eine Pflegefamilie noch packen, dass ich nicht noch mal unter Umständen Kind verliere. Mhm. Aber ich habe gesagt, Barfuß oder Lackschuh, wenn, dann möchte ich das Kind von Anfang an haben. Mhm. Bin aber im Januar, kurz bevor die 8 Wochen um waren, ganz schwer krank geworden, doppelseitige Lungenentzündung und Unfall. Das war doch zu viel Stress. Aber nichtsdestotrotz, es hat alles geklappt und ich bin ganz stolz. Ja, das kannst du auch sein. Sagen wir nochmal zur richtigen zeitlichen Einordnung. Wie viel Zeit war vergangen zwischen dem Tod deines Kindes, deines leiblichen Kindes und der Adoption, oder dass der Junge dann in dein Leben trat? Wie viel Zeit ist da vergangen? Also mein Baby ist im Juni gestorben, Ende Juni. Und im Oktober habe ich Bescheid gekriegt, dass ich Ende November, Anfang Dezember Mama werde. Und so war es also dann auch. Ging sehr, sehr schnell. Ne? Also wie war denn das dann, als du zum ersten Mal den Jungen in deinem Arm hattest und die Trauer saß ja auch noch in deinem Herzen? Ja, es war ganz komisch. Ich weiß, er ist samstags um 11 Uhr geboren, eine Stadt 50 Kilometer von mir entfernt. Und ich war so fertig, meine Mama war dabei. Ich konnte das Kind erst gar nicht im Arm nehmen. Ich habe immer gedacht, boah, das lässt es fallen, die kleinen Händchen und die Füßchen. Und ich war ganz aufgeregt und ich habe nur geheult und war fertig. Und erst so 2 Stunden später, nachdem die Leute vom Jugendamt weg waren, konnte ich mein Kind dann nehmen und ich habe das da erstmal später auch wahrgenommen, das ist jetzt wirklich dein Kind. Ne? Du bist wirklich Mama geworden. Ja, hast du es sofort als dein Kind akzeptiert? Ja. Sofort? Ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe mein Kind dann wirklich auch sofort mir so auf die Brust so oben gelegt und das war einfach Liebe und das war für mich von Anfang an mein hundertprozentiges Wunschkind, habe ich jetzt immer genannt. Weil wenn er zum Beispiel nachher im Kindergarten war und da war eine schwangere Frau, dann klopft er so auf den Bauch, da war ich auch drin, Mama, ne? Dann habe ich nicht gelogen, ich habe immer gesagt, du bist mein hundertprozentiges Wunschkind. Also ich bin das Thema so ein bisschen umgangen. Ja. Ne? Wie alt war er, als du es ihm richtig gesagt hast? Leider durch Boshaftigkeit, wir haben eine große Verwandtschaft, die sehr teilweise auch gehässig waren, war ich gezwungen, wie Kai 8 war, ihn auch aufzuklären darüber. Weil ich nicht wollte, dass er das über andere grausam erfährt. Du hattest Angst, dass jemand ihm das irgendwie steckt. Und wie hat er darauf reagiert? Eigentlich von Anfang an, du bist meine Mama. Angst kriegte ich, dann kamen diese Shows im Fernsehen, wo dann immer Eltern, Kinder suchten ihre Eltern oder Eltern suchten ihre Kinder und da habe ich viel Angst gehabt und habe gedacht, wie wird's mal sein, wenn dein Sohn dann irgendwann die anderen Eltern sucht. Hat er sie später gesucht? Nein. Nein. Ich habe ihn auch, als er 18 war, habe ich ihm seine Papiere gegeben und habe ihm auch den Weg offen gehalten und habe gesagt, wenn du irgendwo deine Eltern suchen möchtest, ich helfe dir dabei. Ich stehe da voll hinter. Ich habe ihn nie damit unter Druck gesetzt, ich will das nicht oder so. Natürlich innerlich, mein Herz hat gesagt, bitte, bitte such nicht. Ja, ja. Aber ich wollte auch nie, dass er irgendwelche Wurzeln finden möchte und ich bin Handicap oder so. Das konnte ich nicht ertragen. Und das ist bis heute so, dass er nicht gesucht hat? Nein, und er sagt immer, du bist meine Mutter. Jetzt haben wir die ganze Zeit von dir und deinem Sohn gesprochen, aber zu dir gehörte damals ein Mann. Dein Mann, genau. Ja. Wie war das damals für deinen Mann? Hat er den Jungen auch so schnell akzeptiert wie du? Nein, eigentlich nicht. Er hat so gedacht, er ist 28 Jahre älter und hat gedacht, das wird sowieso nicht mehr klappen. Er hat einen Sohn aus erster Ehe gehabt und den liebte er abgöttisch. Und wie gesagt, bei meinem, oder ich sage immer mein Sohn, war das schon so, er hat ihn nachher gerne gehabt, ja, aber es war nicht so wie mit dem anderen Sohn. Das muss ich sagen. Aber dann ist mein Mann, als Kai 3 war, kriegte er eine schwere Erkrankung. Da haben wir nämlich, mein Mann ist jetzt im Januar 18 Jahre tot, da haben wir damals besondere Beerdigungsrituale gesprochen. Das war von der Geier gefressen im Turm des Schweigens. Wir beide? Da haben wir damals drüber gesprochen. Das ist so lange her. Das ist so lange das her, so weil lange im Januar... Her. Es ist mein Mann wird jetzt 18 Jahre im Januar, ist er tot. Ne? Und mein Sohn wird im Dezember 28. Und manches Mal später habe ich gedacht, was hast du dem Kind angetan? Er war 3, als mein Mann so krank wurde mit dieser amyotropischen Lateralsklerose, Zerfall sämtlicher Muskeln. Und 10, als der Papa dann auch im Wohnzimmer gestorben ist. Da habe ich gedacht, woanders wäre es vielleicht anders geworden. Aber da ich sehr viel Hospizarbeit gemacht habe, habe ich gesehen, es kann in jede Familie, ob ein Geschwisterkind, Oma, Papa, Mama, können alle sterben. Dass ich das anders sehe. Aber damals habe ich oft dann auch gezweifelt, ob es richtig war. Ne? Ja, Petra, das ist unglaublich lange her, dass du mir das erzählt hast. Aber glaub es mir, dass ich mich daran erinnern kann, weil es was Dramatisches und Drastisches war. Ja. Dein Mann kam aus einem anderen Kulturkreis. Ja, Iran. Aus dem Iran. Und im Iran gibt es diese für uns westlichen Menschen etwas befremdliche Bestattungsform, die du vielleicht kurz doch nochmal erzählst, wie das damals dann vonstatten ging. Ja, wie gesagt, er ist ja Zarathustra, kann man ja nur geboren werden. Man muss auch wieder eine Zarathustra-Frau heiraten, die Kinder werden automatisch dann Zarathustra. Ich hätte zum Beispiel nicht Zarathustra werden können und Kai auch nicht. Aber wie gesagt, die dürfen die Erde nicht beschmutzen, Luft nicht und Wasser nicht. Und das Schlimmste, was ist, wie er krank war, sagte immer, du musst mich nach Persien bringen, weil ich will nicht in diese Erde rein und ich will nicht verbrannt werden, nicht im Wasser. Da aber 78 der Wechsel mit dem Schah war, war das ganz schwer. Mein Mann war ja nicht Moslem, der war ja nur mal Zarathustra, war es ganz schwer, das alles so durchzubringen. Es hat aber geklappt, bloß was ich nicht wusste als deutsche, junge, dumme Frau, dass wenn man das Kind hier adoptiert hat, dass trotzdem die im Iran hinterher sagen können, wir wollen das Kind haben. Mhm. Das heißt, als Kai dann 10 war, musste ich aufpassen, dass die Brüder, die im Iran sind, mir meinen Junge nicht wegnehmen. Aber das ist also Gott sei Dank auch alles gut gegangen. Ja, aber war Hölle. Vielleicht nochmal ein Satz zu der Luftbestattung, so nennt man das ja. Mhm. Wie hast du das genau erlebt? Ich fand das ganz gruselig. Ich war nicht mit zur Beerdigung, weil ich hätte mein Kind nicht mitnehmen können. Ich habe eine Beisetzung, also eine kirchliche Sache hier noch gemacht, in der evangelischen Kirche. Aber erzähl doch mal, was, wie die das da machen. Ja, die machen das, ob arm, ob reich, egal ob ein Bettler oder ein ganz reicher Mensch. Die werden ganz nackig hingelegt, da kommt ein weißes Tuch drüber. Und dann kommen die in diesen Turm rein, die Menschen. Mhm. Und die Geier, die können erst wieder rausfliegen, wenn sie wieder dünner sind, sag ich einfach mal. Und eine indische Nonne hat mir noch erklärt... Moment. Hm? Die Geier können rausfliegen, wenn sie dünner sind? Verstehe ich nicht. Ja, die fressen die Menschen. Also ich finde das immer noch gruselig, darüber mir dazu alle vorzustellen und darüber so zu reden. Ich finde das gruselig einfach. So wie er das gruselig fand, hier verbrannt und in der Erde zu kommen, so ist das für mich, wenn ich da leben würde und die würden jetzt sagen, Peter, in den Turm des Schweigens. Ne? Ja, also ich kenne die Form der Luftbestattung, dass ein Mensch auf einen Turm gelegt wird und nackt oben hingelegt wird und von Vögeln gefressen wird. Das ist aber in deinem Fall ein bisschen anders, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ist ein bisschen anders, da ist extra ein gebauter Turm des Schweigens, den gibt es in Persien und in Indien. Und da kommen die Leichen dann halt rein, ne? Und in diesem Turm sind die Vögel auch. Ja. Und die Vögel müssen den Leichnam komplett auffressen. Ja, und die indische Schwester, die hat mir noch gesagt, die arbeitet in Hospiz im Oberhausen, die hat mir noch gesagt, je schneller die Vögel rausfliegen, desto besser war der Mensch. Mhm. Was ich Quatsch finde, weil ich sage, was ist, wenn ein Vogel vorher noch irgendwo was gefressen hat oder und so. Und dann bleibt letztendlich nur das Skelett des Menschen übrig. Und Was wird mit den Knochen dann gemacht? Da habe ich ehrlich gesagt nie nachgefragt, weil mich das richtig, richtig schaudert. Ich habe einfach nur seinen Wunsch erfüllt, weil das sein größter Wunsch war. Warst du denn dann in der Nähe von diesem Turm, als das passierte? Nein, weil das war ja das Thema, dass ich dann Bescheid kriegte. Ich habe mich in Bonn bei der Botschaft erkundigt. Man wollte mir mein Kind dann wegnehmen. Und ich wollte mein Kind zu dem Zeitpunkt aber auch nicht hier alleine lassen. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe da hinten nie Urlaub gemacht oder was Schönes erlebt. Ich habe ihn gepflegt die 7 Jahre. Ich habe ihn ermöglicht, da noch rüber zu gehen. Mhm. Dann soll das jetzt seine Familie, die da lebt, auch weitermachen. Du hast den Leichnam dann in den Iran geschickt quasi. Du wirst, bist aber nicht mitgefahren. Nein, so. Weil dann hätte ich mein Kind hier alleine lassen müssen. Und die Gefahr war mir zu groß. Genau. Aber es ist schon verrückt, wie was man sich so merkt, wie wir vor 18 Jahren gesprochen haben. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Aber kommen wir mal zurück zu den schönen Sachen. Der Sohn ist 28 Jahre alt. Im Dezember wird er 28. Gab es denn danach nochmal für dich den Wunsch, vielleicht doch nochmal ein eigenes Kind, ein leibliches Kind zu haben? Nein, ich wollte mehrere Kinder. Es war vom Mädchen an ein Traum von mir, mehrere Kinder. Mhm. Aber leider, sag ich mal, hat es so nicht sollen sein. Es hat nicht geklappt, aber ich sag trotzdem, das ist wie 10 Sechser im Lotto, wie 10 Villen oder sonst was, einen so einen Glückstreffer zu haben, dass ich überhaupt dieses Kind gekriegt habe. So da bin ich total dankbar. So muss sein. Und ich gratuliere dir dazu. Dankeschön. Und ich danke dir für die Treue, dass du uns so lange treu geblieben bist und uns so lange verfolgst. Ja, ohne Domian kann man nicht schlafen. Das ist einfach so. Liebe Peter, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und wir sprechen uns dann in 18 Jahren wieder. Ne? So verbleiben wir. Wir hoffen, ne? Alles Liebe, auch an das Team, ne? Richtig gerne aus. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch. Unser Thema heute Nacht, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Welcher Wunsch ist das bei euch? Hattet ihr mal einen größten Wunsch und ist dieser Wunsch wahrgenommen? Erzählt mir darüber. 0800 220 50 50. Hier ist Clara. Clara ist 65. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Clara. Mein Wunsch ist auch in Erfüllung gegangen, aber nach den letzten Berichten kommt mir das ja ganz bescheiden und harmlos. Das macht gar nichts. Erzähl mal. Naja, also jedenfalls, ich habe als Kind schon für die Strauss-Musik geschwärmt. Also von den Johann Strauss und seine Söhne und so. Und dann, große Walzermusik. Genau. Ja. Und dann kam es irgendwann, dann wurde das im Fernsehen übertragen, immer am 1.1. Mhm. Ich glaube so ab 62, da war ich dann so 10, 11 Jahre alt. Mhm. Ja, und dann habe ich das immer geguckt und das war mein größtes Ereignis, da Neujahr zu gucken. Und später, auch wenn ich dann mir sozusagen die Silvesternächte um die Ohren gehauen habe, mhm. ich habe immer Neujahr geguckt. Also da und dann. Das waren immer Übertragungen aus Wien wahrscheinlich. Ja, aus ne? Wien. Ja, ja. Mhm. ja. Und dann habe ich immer gesagt, oh, einmal da sein, einmal da sein. Mhm. So ganz leibhaftig, ne? Ja. Also das war mein größter Traum. Und irgendwann dann, als ich dann längst erwachsen war oder auch selbst Familie hatte, dann konnte man sich bewerben. Da musste man dann am 1.1. einen Brief in den Briefkasten beim Musikverein einwerfen. Also das ging ja postalisch gar nicht, weil dann wird ja keine Post ausgeteilt. Yeah. Da habe ich mir Leute gesucht, die dann in Wien für mich den Brief einwarfen. Naja, ach. Man wird dann ausgelost. Da sind ja wahrscheinlich zigtausende Bewerbungen yeah. und wir haben aber nur so ein paar hundert Sitzplätze. Oh. Und naja, dann später kam das dann mit E-Mail, da musste man sich per E-Mail bewerben, dann musste man dann immer so eine Kategorie angeben, bis zu welchem Preis man bereit ist mhm. Zu zahlen. Ja, und auch meine Tochter hat das für mich gemacht, weil die ja auch wusste, wie gern ich das machen würde. Also sag bloß, es hat geklappt. Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr? Dieses Jahr, am 1.1., ja. Sind das denn immer Live-Übertragungen? Ja, live. Und wo? Ich habe das irgendwann auch mal gesehen, aber ich kann mich gar nicht so erinnern. Ja, das ist im Musikverein. Nee, woraus wird das gesendet? Von wo wird das gesendet? Vom ORF. Ja, ja, das ist mir klar. Aus einer Halle oder einem Konzertsaal? Nee, also dieser Konzertsaal heißt Musikverein. Ach so. In Wien. Ah, ne? Der heißt Musikverein. Aha, ja. Und also man sagt, dass da die beste Akustik ist von allen Konzertsälen. Und immer schön Johann Strauss, immer tolle Walzer. Ja, immer Strauss. Und dann, also, dann saß... In diesem Jahr war sogar auch jemand anders noch dabei. Weiß ich jetzt aber schon gar nicht mehr. Ich war ja so aufgeregt. Ne? Aber jedenfalls, es war so toll. Also ich habe immer gedacht, die Leute müssen doch jetzt alle wissen, dass ich hier meinen Herzenswunsch erfülle. Aber ich fühlte mich wie so ein Premium. Zuschauer, ne? Als wäre ich sowas toll. Ganz Besonderes. Toll. Ja, vor allen Dingen, wenn man das Jahrzehnte erträumt hat, das Jahrzehnte. Ist dann ja wirklich was Besonderes. Ja, Jahrzehnte. Und dann kam noch hinzu, dass ich praktisch am 1.1. auch mein Arbeitsleben beendet hatte, am 31.12. Also. Ich war ja dann 65 und so lange habe ich gearbeitet und dann war das sozusagen der Einstieg ins Rentenalter. Na, schöner geht's ja gar nicht. Ja, das war so toll. Und dann habe ich das so als Omen betrachtet und habe gedacht, ne, jetzt kommt eine dolle Zeit, also mit der Erfüllung meines größten Wunsches. Und dann sitze ich hier in diesem wunderbaren, geschmückten Saal mit diesen Prominenten. Da sind ja Menschen aus der ganzen Welt, die da kommen. Ne? Und es war einfach... Das ist eine schöne Geschichte. Ja, und vor allem dachte ich so, das ist jetzt wirklich etwas, was ich nur ein einziges Mal im Leben erleben werde. Ja, ich werde mich ja jetzt nie mehr bewerben, weil das kann man nur einmal machen. Ja, und wenn du es demnächst im Fernsehen siehst, kommt die ganze Erinnerung wieder auf, wie es dann auch live war und wie du es erlebt hast. Ja, ja. Clara, was für eine tolle Geschichte. Ja. Was für eine schöne Geschichte. Ja, eine harmlose, aber wunderbare Geschichte. Toll, dass das so geklappt hat. Ja, finde ich auch. Schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Es hat mich auch gefreut, mit dir mal zu sprechen. Alles Gute und viel Spaß dann am 1.1.14. Genau, ne? Dann werde ich daran wieder denken. Alles Liebe, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 50 Tommy. Tommy ist hier, 58, guten Morgen. Hallo Domian, Hallo. Erstmal, ich gucke immer deine Sendung jeden Abend, das brauche ich einfach. Aber ich habe auch mal richtig meinen größten Wunsch erfüllt bekommen. Ich habe mal einen Hit gehabt. Ein was? Ein Hit. Ein Hit? Ein Hit, ja. Du bist Sänger? Ja, genau, ich bin Sänger. Einen deutschen Hit? Nein, einen kölschen Hit, aber der ist überregional, ist der gewesen. Sag, welcher das war. Rot sind der Rote. Mm. Bist du Tommy Engel? Nein, ich bin der Tommy Watzke. Ah. Ja, genau. Das ist ja irre. Ja, das war natürlich ein Riesenhit, war das. Das war ein Riesenhit, ja, das ist genauso, ne? Und wenn ich so bedenke... Deborah. Ganz genau, Deborah. Ich war damals der Sänger von Deborah. und habe jetzt eine neue Band, aber ist egal, ne? Aber da bin ich sehr stolz drauf, ne? Aber Entschuldigung, wenn ich dich gerade verwechselt habe am Anfang, haben die Black Fist das nicht auch mal gesungen? Nein, die Black Fist haben das nie gesungen. Nein, entschuldige, dann nehme ich sofort zurück. Dann habe ich das irgendwie durcheinander gebracht. Nein, ihr habt gesungen. Nein, wir haben es gesungen. Ja. Also Buko haben es gesungen. Ja. Ich habe also seit meinem 20. Lebensjahr mache ich Musik und habe immer gedacht, ich habe mir die Hitparade gesehen mit dem Dieter Thomas Elkonek, da willst du auch mal hin, du willst mal einen Hit haben, ne? Ja. Das hat sich dann mit 46 hat sich das quasi dann erfüllt, ne? Wahnsinn, das ist ja heute, das ist ein Evergreen ist das ja. Ja, na denke ich auch, ne? Also es wird ja hoch und runter gespielt im Karneval oder im Karneval, ja, das ist nicht nur im Karneval. Nicht nur im Karneval, nein. Das ist auch überregional, ne? Das spielt in Türkei, in Amerika, überall, ne? Ja. Überall spielen sie diese Nummer, ne? Habt ihr diese Nummer auch komponiert? Ich habe sie nicht komponiert, ich habe sie getextet. Ja. Nicht komponiert. Komponiert hatte der Michel Franc, so ein Franzose. Ein Franzose war das, genau, ja, ich erinnere mich. Ganz genau, ne? Und das war für uns natürlich der absolute Durchbruch, ne? Das hat natürlich mit dem Text, was der Michel Franc gemacht hat, Tour de la Flamme, glaube ich, so heißt das, ne? Ich habe es nicht so mit dem... Das weiß ich auch nicht genau, wie es im Original hieß. Ja, irgendwie sowas, ne? Hat nichts mit dem Text von Michel Franc zu tun, sondern wir haben einfach gesagt, okay, die Musik angehört, ne? Okay, das rot sind die Rose, ne? Ja. Das ist eine schöne Nummer, ne? Und dann im Kölschen, so ein bisschen Kölsch, klingt das ja traumhaft. Ganz genau. Und keiner hat daran geglaubt, dass dieses Lied mal so knallt. Was waren denn für dich oder für euch dann damals die spektakulärsten Auftritte? In welcher Fernsehsendung zum Beispiel oder vor welchem Publikum? Wir hatten alle Fernsehsendungen. Wir waren bei so verschiedene Fernsehsendungen. Ja. Also ihr wart bestimmt ihr wart in der Hitparade. Hitparade. Ihr wart im Musikantenstadel. Musikantenstadel nicht, aber ich bin jetzt so nervös. Ja. Bei Wetten das? Nee, da war man, Wetten das nicht. Also das hätte der ja nicht gemacht, der soll eine kölsche Nummer da reingetan. Ja, aber wie auch immer, es war ein Riesenhit und ist es heute immer noch, ne? Und wir haben immer noch Spaß dran, ne? Also auch jetzt, selbst mit der neuen Band, wir nennen uns jetzt De Rose. Kannst du dir vorstellen, ja. Also, Kann man denn eigentlich, gut, ihr habt das nicht komponiert, aber ihr seid wahnsinnig populär damit geworden. Kann man damit richtig reich werden als Band? Ich sag dir eins, pass auf, wir hatten eine Session vom 1. Januar bis Aschermittwoch, da hatten wir 225 Auftritte, haben 450.000 Euro umgesetzt. Boah. Und da ist so gut für nix für uns übrig geblieben. Ne? Ja, wer hat's denn bekommen? Ja, die Manager und... Ach du je. Ja, echt. Aber in der Zeit hat man doch an Plattenverkäufen noch verdient. Ja, okay. Lizenzen haben wir bekommen, ne? Lizenzen, ne? Aber du sagst mir nicht, dass ihr jetzt alles arme Leute seid. So ist es nicht. Ja, was heißt arme Leute? Also reich bin ich nicht. Ne? Mich hat mal ein Taxifahrer angesprochen, der sagt zu mir, hör mal Tommy, du möchtest doch jetzt eine schöne Hüsche an, ne? Da habe ich zu dem gesagt, verstehst du ein bisschen Kölsch? Also ich übersetze das gar nicht. Du musst doch eigentlich jetzt ein schönes Haus haben, ne? Hat der Taxifahrer zu dir gesagt. Und da habe ich zu dem gesagt, ich konnte mir noch nicht meine eigene Garage bauen. Ja, ja, ja. Ganz genau. Aber du bist Vollblutmusiker wahrscheinlich, ne? Ja, und Entertainer. Absolut, ja. Ihr habt eine neue Band jetzt, wie läuft das? Der Rose, das läuft auch ganz gut. Jetzt natürlich nicht so wie bei der Bohre. Wir müssen ja quasi jetzt wieder von vorne. Ja. Aber wir spielen unsere alten Hits. Es gibt ja das Phänomen, dass manchmal Sänger oder Bands wirklich einen Mega-Hit haben. Und dann nie wieder was ganz Großes. Und dann gibt es das Phänomen, dass Bands oder Sänger einen Mega-Hit nach dem anderen. Das finde ich immer völlig irre, wie sowas funktioniert. Ja, ich weiß, das nennt man Eintagsfliegen. Ich weiß, was du meinst. Ja, das klingt so negativ. Nee, das meine ich gar nicht so. Ich wundere mich dann immer über die dann hintereinander so immer wieder einen hinlegen. Und dann noch einen Hit und noch einen Hit. Ist Glückssache wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ist Glückssache. Also die Plattenfirma damals, wo man war, die hat nicht richtig reagiert. Also ich will auch nicht den Namen nennen, das muss ja auch nicht sein. So, nee. So, aber das war irgendwie, das war auch eine Plattenfirma in Köln. Ich glaube, das war eine Nummer zu groß für die, ne? Ja. Für uns natürlich wahrscheinlich auch. Das will ich ja nicht abstreiten. Wenn wir jetzt hier bei WDR4 wären, hätten wir es gar nicht mal einspielen können. Aber das hört nicht so zum Musikrepertoire von 1Live. Aber ich denke mal, bei WDR 4 wird man das noch hören. Aber sicher, aber natürlich, klar. Tommy, das war aber schön, dass du angerufen hast, so von, ja, von Kölner zu Kölner hier. Ja. Dann wünsche ich euch wirklich weiterhin viel Erfolg und auf, dass es nochmal so einen Hit gibt. Man weiß ja nie, die Chance besteht. Ihr seid leidenschaftliche Musiker. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte und ich gucke jeden Abend deine Sendung. Das freut mich und schönen Gruß an die Kollegen. Okay, mach ich. Ne? Tschüss, okay. Ciao. Domian, tschüss. Ciao. Na, das ist ja eine Sensation. Jetzt haben wir einen richtigen Popstar hier gehabt. Rot, rot, rot sind die Rosen. So, 1.36 Uhr. Hier ist Cornelia 49. Guten Morgen, Cornelia. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Cornelia. Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich gucke die Sendung nicht so oft, ja, weil ich leider berufstätig bin und immer sehr früh aufstehen, ja, muss. Das kann ich gut verstehen, dann geht das nicht. Dass ich das nicht immer schauen kann, mhm, aber wenn mir die Möglichkeit gegeben ist, tue ich das. Und letzte Nacht hatte ich eine schlaflose Nacht, ja, und habe natürlich bei dir reingeschaut und dann habe ich dieses Thema gesehen. Mhm. Und das hat mich unheimlich berührt, weil ich seit mehr als 12 Jahren einen sehr kranken Mann an meiner Seite hatte und der hatte immer einen Wunsch, dass er nicht in einem Altenheim stirbt oder künstlich ernährt wird, weil er hatte ALS. Ich glaube, das ist dir ein Begriff. Das ist ein Begriff. Ich kann mich erinnern, dass du das schon mal in deiner Sendung hattest. Hatten wir hier schon öfters, ja. Hm. Ja, und bei ihm war es eben halt eher langsam verlaufend. Und er konnte also kaum noch gehen. Also eine schwere Muskel-Nervenerkrankung ist das. Ja, ja, er konnte kaum noch schlucken. Und leider auch solche Menschen kriegen eine Grippe, mhm, oder mal eine Durchfallerkrankung. Mhm. Und er hatte sich das so nacheinander eingezogen. Ihm ging es in den letzten 7 Wochen sehr schlecht, dass wir also auch nicht mehr zur Krankengymnastik gehen konnten. Ich bin also mal 3-mal die Woche zur Physiotherapie mit ihm gegangen. Mhm. Und sein Wunsch war eben halt, dass er nicht im Altenheim stirbt. Ja. Und leider Gottes, so makaber das auch klingen mag, ging es ihm so schlecht. Und er lag leider am Montagmorgen tot neben mir im Bett. Mhm. Der hat immer Fernsehen geschaut mit Kopfhörer, mhm, um mich nicht zu stören, mhm, damit mhm, ich auch zu meinem Frühdienst gehen konnte. Mhm. Musste es also immer unter einem Hut bringen. Das heißt, es ist natürlich traurig und für dich ein Schock gewesen. Andererseits, ja, ist es für ihn ein Glück gewesen, dass er zu Hause, ja, hat sterben können. Insofern ist sein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ja. So kann man sagen, ne? Ja. Ja. Er ist also wirklich, ich hoffe es, wirklich eingeschlafen. Der hat mich also wieder nachts geweckt. Mhm. Er lag einfach tot neben mir. Wann genau war das? Am Montag. Ach, am Montag? Am Montag. Diese Woche? Diese Woche. Und ich hatte leider Gottes auch noch Geburtstag. Und das war für mich zwar fürchterlich. Ich konnte mich sehr lange darauf vorbereiten, weil ich mich natürlich belesen habe über, mhm, diese Erkrankung, mhm, wie es enden wird. Mhm. Und wir haben eine Patientenverfügung gemacht, dass er also nicht künstlich beatmet wird, mhm, und nicht, mhm, ins Altenheim kommt. Ich habe mich sogar so in der letzten Zeit, weil ich merkte, dass es ihm schlechter ging, auf meinem Arbeitsblatt bemüht, dass ich eine Freistellung bekomme, mhm, und erstmal nur für ihn da sein kann, weil dann kann man auch nicht 6 Stunden aus dem Haus gehen, mhm, wenn es, ja, dem Partner so schlecht geht. Ja, klar. Jetzt hat er, sein Wunsch war einfach auch, dass er zu Hause stirbt. Mhm. Das war für mich zwar schrecklich, dass das so passiert ist, aber wenn ich so jetzt die letzten 3 Tage drüber nachdenke, war es eine gute Fügung des Schicksals, dass es so gekommen ist? Ja. Ja. Jetzt hat er wäre für ihn furchtbar gewesen, ja, ihn füttern zu müssen. Mhm. Und du hast dann in der Nacht von dem Sterben auch nichts mitbekommen. Nein. Das heißt, er ist wahrscheinlich dann ganz friedlich eingeschlafen, ja, und hat sich verabschiedet von der Welt. Er ist wirklich, der ist zwar zwischendurch immer noch aufgestanden, mhm, ganz mühselig am Rollator, mhm, weil er war immer ein PC-Freak. Mhm. Und irgendwas stimmte mit seinem Rechner nicht. Und das hat er versucht gerade zu stellen, mhm, aber leider Gottes nicht geschafft. Nun ist das und ja. Er hat dort mehrere Stunden eigentlich da dran gesessen, trotz seiner Erkrankung, die er jetzt zum Schluss hatte mit Erkältung, das hat ihn total geschwächt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Sterbetag auch noch dein Geburtstag war, nämlich der letzte Montag. Ja, das fand ich sehr schlimm für mich. Das glaube ich. Was hast du denn dann an dem Morgen gemacht, als du gemerkt hast, dass er tot ist? Wie hast du dich verhalten, reagiert? Also ich war nachts wohl um 3 Uhr zur Toilette. Also ich bin abends um 11 ins Bett gegangen und er war ja dadurch, dass er so lange am PC gesessen hat, fürchterlich ermüdet, ist ins Bett gegangen, hat sich von mir noch ein Brötchen machen lassen, hat das auch mühselig gegessen. Und dann habe ich noch gefragt, ob er noch was Kühleres zu trinken haben wollte. Er hatte immer seine Getränke am Bett. Und dann sagt er, nee, er will jetzt im Moment nichts. Und dann habe ich, er war auch Raucher, sage ich jetzt einfach mal. Das hat er sich noch irgendwie, das hat er immer noch hingekriegt. Und dann habe ich bemerkt, weil ich habe im Wohnzimmer gesessen, weil wir, also er hat sein er war im Schlafzimmer, er konnte auch nicht mehr sitzen. Ich hatte zwar so einen Sessel, wo er so ein wahnsinniges Kubituskissen drin hatte, aber dieses Sitzen war für ihn schon immer anstrengend, also wirklich viel gelegen. Aber als er dann, als du es dann am Morgen gesehen hattest, als du es wahrgenommen hattest, was hast du getan? Ja, ich war um drei Uhr nachts zur Toilette, wie man dazu geht, und dann habe ich mich persönlich gewundert, der hat nämlich immer für mich, weil ich berufstätig bin, weil er hat immer Fernsehen, wir haben immer einen Fernsehen an im Schlafzimmer, und er hat das für mich immer einen Kopfhörer, so einen funkgesteuerten Kopfhörer aufgehabt, damit ich Ruhe habe. Weil ich konnte nie schlafen, wenn dieses Fernsehen im Hintergrund gebrubbelt hat. Und ich habe mich gewundert, der hat den Kopfhörer nicht auf. Aber dann habe ich gedacht, der war so viele Stunden am Computer. War er müde und hatte geschlafen? Der ist müde. Hast du denn dann... Irgendwann um 17:45 wieder aufgestanden. Und dann hat es mich wie ein Blitz getroffen, weil er immer noch auf die gleiche Seite lag. Und der Kopfhörer lag immer noch so auf seinem Oberbett. Ich habe ihm das immer von dieser Funkstation ins Bett gelegt. Und dann habe ich gedacht, das stimmt was nicht. Da bin ich auch zur Toilette und rein. Und dann gucken seine Füße aus der Decke. Und dann habe ich ihn angefasst und da war er leider Gottes kalt. Dann hast du und für mich ist das Problem, das war zwar sein Wunsch, aber ob ich vielleicht hätte was merken müssen nachts. Ja, aber wenn er so schwer erkrankt war, ich würde mich jetzt nicht belasten mit dem Gedanke, du hättest was merken müssen. Ich glaube, der Gedanke, dass es für ihn ein Glück war und dass es für ihn gut war, das ist der richtige Gedanke, der für dich tröstlich sein sollte jetzt in der traurigen Zeit, wo du deinen Mann verlassen hast. Zwar war dein Mann sehr schwer krank und er hat eine lange Leidenszeit und dann beschäftigt man sich natürlich mit dem Tod. Aber wenn er dann eintritt, ist es natürlich dennoch eine schwere Lebenserschütterung, mit der man dann auch erstmal klarkommen muss. Ich habe versucht, zwar mich in den letzten Jahren immer wieder, dadurch, dass Leute mir genau über diesen Krankheitsverlauf Informationen zukommen lassen haben. Wir haben zwar auch darüber gesprochen, aber eigentlich auch nicht so direkt, ja, das passiert so. Das hat man irgendwo auch immer so ein bisschen flach gelassen. Wir so unter uns jetzt. Da habe mein Mann also wirklich abgöttisch gelebt. Ich habe den also vor 7 Jahren geheiratet und da war definitiv klar, was mit ihm passiert. Ich bin seit 17 Jahren mit ihm zusammen. Das ist jetzt so eine traurige Geschichte und die dennoch etwas, wie ich vorhin schon sagte, was Tröstliches hat. Ja. Und das finde ich sehr schön. Und schön, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, Cornelia, in deinem dennoch großen Trauerschmerz vermutlich. Deshalb möchte ich dir sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, damit das jetzt nicht alles so schnell hier zu Ende geht. Für mich war, also das hört sich zwar sehr makaber an, ich habe ja jetzt natürlich auch die Sendung wieder verfolgen können, dass sich Leute über was anderes freuen, aber ich persönlich habe mich gefreut für meinen Mann, dass ich ihm nicht noch Windeln wechseln musste. Genau. Und das wäre ganz fürchterlich für ihn gewesen. Sollen wir dich nochmal anrufen, Cornelia? Sowas so machen? Ja. Gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft jetzt für die nächste Zeit. Und der Henning, mein Psychologe, wird sich gleich bei dir melden. Das finde ich sehr in Ordnung. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ja, danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Cornelia. So, meine Lieben. Mike ist hier. Mike ist 42. Hallo, Mike. Ja, guten Morgen. Hallo, Mike. Dein Gustav. Entschuldigung, ich möchte erst mal sagen, ihr macht eine wundervolle Sendung. Dankeschön. Bitteschön. Ich höre euch sehr gerne, wenn ich halt eben die Möglichkeit habe. Ja. Leider Gottes klappt es nicht immer, da ich ja immer unterwegs bin. Du klingst so weit weg irgendwie. Bist du im Auto oder? Ich bin momentan im LKW, ja. Ah, ich verstehe. So, jetzt erzähl mal, was dein größter Wunsch war und der ist dann offensichtlich in Erfüllung gegangen. Ja, richtig. Es fing damit an, schon als von Kindheit an, da mein Vater war ja LKW-Fahrer. Und das hat mir dann so gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, was dann möchte ich später auch machen. Und wie gesagt, irgendwann hat es gar nicht geklappt und dann bin ich halt eben Berufskraftfahrer geworden. Und das ist der größte Wunsch, der für dich in Erfüllung gegangen ist? Das war mein größter Wunsch. Das ist doch sensationell, wenn man so eine klare Berufsvorstellung hat und die als Kind schon so gesät wird und man es dann noch werden kann. Bist du denn auch, wie lange bist du jetzt schon Berufskraftfahrer? Wahrscheinlich schon lange. Ja, ziemlich lange eigentlich. Also ich schätze mal so 2004 bin ich schon aktiver Berufskraftfahrer mit 40 Tonner. Ja. Macht es dir nach wie vor noch so richtig Spaß? Ganz genau. Was? Kannst du das erklären? Also ich habe es auch nicht bereut. Das kann man irgendwie. Ja, ich habe schon mit einem Kollegen gesprochen und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten und da haben wir auch dasselbe gefragt, was du jetzt sagst. Und wie gesagt, halt eben, ja, das kann man nicht beschreiben. Das ist irgendwie, man sagt ja immer wieder dummerweise, ja, gut, LKW-Fahrer, Freiheit und so. Ja, für einige ist es wirklich so und für andere nicht. Aber für mich ist das wirklich definitiv der Berufsfahrerwunsch überhaupt. Super. Nun könnte man ja sagen, gerade in der heutigen Zeit, es wird immer stressiger auf den Straßen, der Verkehr wird dichter, die Leute sind aggressiver, dass das dann auf euch Fahrer auch erschwerend wirkt. Aber das, wie empfindest du das denn? Ja, teilweise ist das wirklich so. Also da hat man wirklich so, ich sag mal auf Deutsch gesagt, also die Schwachkörper auf der Autobahn. Also man sagt immer wieder, die Lkw-Fahrer sind immer so rücksichtslos. Nee, da muss man sich erstmal einige Pkw-Fahrer anschauen, also da fällt einem nichts mehr zu an. Welche Strecken fährst du denn? Ich fahre international, das ist mal fahre ich Spanien, mal fahre ich England, Tschechien, etc. pp. Ja. Also ich richtig große, weite Touren. Und wo erreichen wir dich jetzt gerade im Moment? Momentan bin ich auf dem Weg von Schwelm nach Königsbronn, das ist unten bei Aal die Ecke. Von wo? Das hatte ich nicht verstanden gerade. Schwelm. Von Schwelm, verstehe. Ja, liegt im Elbe-Ruhr-Kreis. Ja, genau. Und wie lange musst du noch, bis du den nächsten Feierabend dann hast? Oh, der Feierabend, der ist heute gegen, wenn alles gut läuft, so 13 Uhr, schätze ich mal. Ja, und du musst jetzt noch die ganze Nacht durchfahren? Ich fahre die ganze Nacht durch, ja. Ja. Mike, dann wünsche ich eine gute Fahrt. Und freue mich für dich, dass du so glücklich in deinem Beruf bist. Das finde ich so wertvoll, dass man sich wohlfühlt in seinem Beruf. Es gibt unfassbar viele Menschen, die mit Qual zum Job gehen und dann entsprechend halt auch einfach keine Lebensqualität haben, wenn man sich immer beim Beruf quälen muss. Das ist nicht gut. Ja, man sagt ja immer wieder, wenn der Beruf keinen Spaß mehr macht, dann sollte man das Feld wechseln. Genau, ganz genau. Aber bei dir habe ich keine Sorge, das wird noch eine Weile so gehen und wahrscheinlich bis zur Rente, dass du es gerne machst. Ich glaube sogar noch über der Rente. Mike, danke für deinen Anruf und gute Fahrt und komm gut an. Ja, ich danke dir. Gerne, tschüss. Viel Spaß noch, ne? Ciao. Ciao. Und es geht weiter mit Bea. Bea ist 53. Guten Morgen, Bea. Ja, guten Morgen. Hallo Bea. Hallo. So, dein größter Wunsch war? War, dass ich mich nach 18 Jahren Ehe getrennt habe. Das war. Dass ich mich getraut habe, das mich zu trennen. Was war denn so schlecht an der Ehe? Ja, da war einiges. Dabei bin ich dann ziemlich unterdrückt worden. Wie gesagt, beruflich nicht ein bisschen durcheinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der hat dich unterdrückt, hat er dich auch geschlagen? Nein, nur verbal. Und was ich jetzt sagen wollte, dass ich mich wirklich getraut habe, nach so einer langen Zeit, nach so einem Martyrium, das alleine zu schaffen. Weil er hat mir immer vorgeworfen, ich würde es alleine nie schaffen. Und dann habe ich gedacht, irgendwann musste mal Nägel mit Köpfen machen und habe mich dann getraut und ich habe es dann geschafft und ich rufe auch deswegen an, um auch anderen Frauen, die sich nicht trauen und irgendwie denken, es geht nicht weiter im Leben ohne den Kerl, dass man es auch schaffen kann. Ja, und denen ein bisschen Mut zu sprechen, ne? dass man es dann auch wagen soll. Wie hat er denn reagiert, als du dann gesagt hast, jetzt ist wirklich endgültig Schluss? Ja, es hat eine lange Vorgeschichte, aber ich kann das sagen, ich habe 2 Suizid hinter mir und ich wurde dann, wie gesagt, immer nur runtergedrückt von dabei. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, meine Psychologin hat gesagt, sie müssen Tacheles mit ihm reden und sagen, was sie belastet. Und das habe ich dann gemacht. Und von da an war dann Schluss mit lustig. Und ich habe das dann durchgezogen. Ja, wie hat er denn da reagiert? Hat er dich gar nicht ernst genommen vielleicht am Anfang? War er nicht wirklich. Ja. Gar nicht. Nee, aber als er merkte, es war ernst, war er da aggressiv? Oder was hat nein, er nein, nein. Aggressiv? Ja gut, er ist von Haus aus, wird er immer laut, wenn er nicht mehr weiter weiß. Mhm. Und ich habe gesagt, schrei mich nicht so an, lass uns vernünftig miteinander reden. Mhm. Ich kann das nicht mehr ertragen. Mhm. Lass uns vernünftig miteinander reden und greif nicht alles an, was ich mache. Sag nicht immer, aber man könnte alles besser machen, was ich jetzt gemacht habe. Alles war ja falsch. Mhm. Ja? Und ja, nun. Du hast ein paar Mal schon angedeutet, dass er dich zwar körperlich nicht angegangen ist, aber dass er dich verbal fertig gemacht Richtig. Hat. Richtig. Und ich habe nur zu ihm gesagt, ich sage, wenn die Seele weint, dann sieht man keine Tränen. Mhm. Und das war bei mir ganz schlimm. Und ich kann jetzt nur dazu sagen, seitdem ich raus bin und keinen Kontakt mehr wirklich habe, da geht es mir wirklich Tag für Tag besser. Wie lange bist du jetzt raus? Ich bin jetzt knapp 2 Jahre raus. Also ein Jahr wohne ich jetzt hier in der eigenen Wohnung. Wollte er dich denn dann gehen lassen oder hat er noch versucht, dich festzuhalten? Ja, er hat schon gesagt, wenn du meine alte Bär wieder wirst, dann wenn ich die alte Bär wieder werde. Ach so, du solltest dich ändern, nicht er. Genau. Dann hat gesagt, bevor ich das mache, wird die Hölle einfrieren. Also wenn du nimmst mich so, wie ich bin. Jetzt sag mir doch mal, damit ich mir das noch ein bisschen genauer vorstellen kann, was der mit dir verbal gemacht hat. Ich habe alles falsch gemacht, alles. Wenn ich mit dem Hund draußen war, habe ihn laufen lassen, lass ihn nicht so weit laufen. Habe ich den Hund an die Leine genommen, warum lässt die ihn nicht laufen? Mhm. Also er hat immer, er wusste es immer besser und er hat dich immer bestimmt Scheiße. Und hat dich immer dadurch klein gemacht. Ja. Weil du ja. zu blöd warst, wieder irgendwas richtig zu machen. Richtig, So in der Richtung. Ja, so war das. Mhm. 18 Jahre verheiratet, nach wie vielen Jahren hast du gemerkt, da läuft was schief? Oh, lange Zeit. Das fing eigentlich von vornherein an, wo unser Sohn geboren wurde, fing ja schon damit an. Da habe ich dann, ich glaube, das würde jetzt zu lange dauern, das nochmal zu erörtern. Aber da war die rosarote Brille. Mhm. Und irgendwann habe ich die abgesetzt. Mhm. Und wie gesagt, so geht's nicht weiter. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, es war ständig. Ich habe so kleine Kärtchen geschrieben zum Hochzeitstag und so weiter. Aber dein Aber, habe ich immer gesagt, ne? Ich liebe dich und was weiß ich. Mhm. Aber. Mhm. Hat er nach jedem Satz ein Aber von sich gegeben. Mhm. Du hast gerade gesagt, er ist ein Kind. Ihr habt ein Kind oder mehrere Kinder? Nein, eins. Der Kind ist aber auch schon älter, 19. Ja. Wie hat der sich denn, auf welche Seite hat der sich geschlagen, als er merkt, es wird ernst? Der hat sich auf keine Seite geschlagen. Es war ja auch so, Ex-Mann war immer auf Montage. Er hat mir alles überlassen. Und wenn irgendwas schief lief, dann war ich die Schuldige. Mhm. Und deswegen hatten wir auch ein kleines bisschen ein Problemkind. Er ist nicht gewalttätig und der nimmt keine Drogen und säuft nicht und nichts dergleichen. Und jetzt hat er endlich eine Lehrstelle und dann ist auch gut so. Mhm. Aber was ich dann immer, es kommt von ihm immer so rüber, immer wieder, ich trage die Schuld an dem, was alles schief gelaufen ist. Sagt der Sohn zu dir? Nee, der Oder meintest du jetzt deinen Ex-Mann? Ich meine jetzt auch meinen Ex-Mann. Ach so, entschuldige. Das heißt, schon klar. Ja. Ich meinte auch aber weißt, das kann dir jetzt auch egal sein. Ja, genau, das wollte ich nur hören. Ja, das kann dir völlig egal sein. Du hast deinen Befreiungsschlag geschafft, darauf kommt er an. Das ist eine tolle Leistung. Mhm. Und wahrscheinlich denkst du im Nachhinein, ich hätte es viel früher machen sollen. Ja, genau so ist es. Aber egal, besser jetzt als nie. Mhm. Ein bisschen später. Darf ich mal kurz was sagen? Ja, natürlich. Wie verhalte ich mit meinem Sohn gegenüber? Letztens habe ich ihn gefragt, er sollte mir mal hier beim Laptop das Passwort geben, weil das hatte mein Ex-Mann eingerichtet und ich weiß das Passwort nicht. Und da sagte mein Sohn zu mir, was machst du jetzt? 10 Jahre keine E-Mails verschickt, warum musst du das jetzt machen? Telefonier doch. Das finde ich aber nicht sehr nett. Eigentlich sollte er dir das jetzt erklären, damit du 10 Jahre nicht gemacht hast, na gut, dann musst du es halt jetzt lernen. Das habe ich ihm auch gesagt, und unterstützt mich. Und ich habe mir so gedacht, dass ich wirklich nicht mehr auf meinen Sohn eingehe, so leid mir das tut. Mhm. Und weil er kommt immer nur, wenn das Portemonnaie leer ist. Mhm. Und was meinst du, soll ich gar nicht mehr reagieren? Also es ist jetzt sehr schwer, jetzt so ganz allgemein zu sagen, aber ich würde dir da eher zustimmen, ja. Mhm. Wenn du so einen Eindruck hast, du bist jetzt auf dem Weg, dich da auch zu emanzipieren und dich nicht so fremdbestimmen zu lassen wie vorher, dann zieh du dein Ding durch, damit der junge Mann auch mal kapiert, man kann nicht alles so mit der Mama machen. Ja. Liebe Bea. Oh, danke, du. Ich freue mich, dass du den Weg in ein eigenständiges Leben gefunden hast. Das ist sehr, sehr gut. Dass ich durchgekommen bin. Danke. Gerne. Alles Gute von Herzen. Ja, dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt habe ich gerade ein Kloß im Hals. Ach, jetzt haben wir aber einen ganz hohen Gast hier. 94 Jahre alt. Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, das ist sehr schön. Das ist ja toll. Dir ist auch ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ja. Erzähl. Nein, mir ist doch kein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Um das geht's doch gar nicht. So heißt eigentlich unser Thema. Aber sag du mal, was du erzählen wolltest. Ich wollte einmal den Domian sehen. Ich habe sehr oft seine Sachen gesehen. Früher vor Jahren habe ich seine Bücher gekauft. Ja. Und wäre einmal gerne bis zu ihm durchgekommen. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit, so vor einem halben Jahr, wiederholt versucht. Dann bin ich immer sehr unfreundlich behandelt worden. Elisabeth, das kann ich gar nicht glauben, aber ich bin es jetzt leibhaftig. Bitte? Ich bin der Domian. Du bist jetzt auf... Ich verstehe ihn doch gar nicht. Nein, wir sind jetzt auf Sendung und ich bin Jürgen Domian. Ja. Und wir beide unterhalten uns jetzt. Und ich, aber der spricht doch immer mit jemandem anders. Nee, jetzt spreche ich nur mit dir. Du hast Finn und meinen Mitarbeitern gesprochen. Ach, ich werd verrückt. Ja, ist gut. Das ehrt mich ja sehr, dass ich eine Dame von 94 Jahren im... Ja, ich bin der Jahrgang von Helmut Schmidt. Von Helmut Schmidt, unfassbar. Und du bist... Ein Monat älter als er. Das ist ja toll. Und du verfolgst unsere Sendung ab und zu. Und ich habe sehr oft, ich habe deine Bücher gelesen, habe dann mal hier... Wenn ich niemals durchkam, dann habe ich ein Foto gemacht hier von meinem Ding. Dann hat man mich nur gefragt, ob ich denn ein Autogramm wollte. Ja. Also so scharf war ich da nicht drauf. Aber ich wollte einmal Jürgen Domian sprechen. Ja, das machen wir ja jetzt. Ist nicht zu glauben, dass er es heute schafft. Das ist wirklich ganz... Das ist also sicherlich nicht mein größter Wunsch, aber ein kleiner Wunsch war es. Das freut mich, dass wir dir diesen kleinen Wunsch zumindest erfüllen können. Jetzt, aber hör mal, das hört sich so fremd an, wenn ich jetzt mit dir spreche. Das glaube ich. Am Telefon klingt das immer anders als im Fernsehen. Völlig anders. Ich habe nicht gedacht, dass du mit mir sprichst. Elisabeth, sag mir doch bitte mal, wo wir uns schon hier an der Strippe haben. Welche Art von Themen magst du, interessieren dich am meisten in unserer Sendung? Also ich bin erstmal, ich bin Fürsorgerin gewesen und war 32 Jahre lang Kriminalbeamtin. Ah. Und bin aber jetzt schon länger pensioniert, als ich der Polizei gearbeitet habe. Ja, ich verstehe. Aber dann kennst du ja die Abgründe der Menschen auch. Aber ja, eben drum. Und darum interessiert mich auch deine... Ich habe auch das Buch gehabt, das du mit der Dings zusammengeschrieben hast. Wie heißt das? Mit der Heller von Sinnen. Ja. Das habe ich mal verliehen und habe es nicht wiederbekommen. Ach, das tut mir aber leid. Aber ich hab auch keins mehr. Aber vielleicht gucken wir mal, ob wir irgendwo noch eins auftreiben. Und dann würde ich dir das gerne nochmal schicken. Ach, das wäre sehr schön. Ja. Aber ich kann dich nicht verstehen. Das ist so abgrundtief weg, dass du jetzt mit einem sprichst. Elisabeth, weißt du was? Wir müssen jetzt Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich weiß. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir beide haben uns sprechen können. Und wir rufen dich nochmal an wegen des Buches. Versuchen wir irgendwas zu drehen. 95 Jahre, stell dir vor, das werde ich jetzt bald. Wahnsinn. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ciao. Mann, das ist ja toll. In der Technik, Martin Dannhauser. Danke fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe pünktlich. Ein Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen.